Der stumme Schrei. Kriminalhörspiel von Valerie Stiegele. Nach einem Roman von Hilda Lorenz. Regie Hans Rosenhauer. Sie haben meinen Stuhl an das große Erkerfenster vor meinem Schlafzimmer gerollt. Sie haben mich gefüttert, mir danach Mund und Kinn gewaschen und mich dann meinem kleinen Nickerchen überlassen, wie Sie es nennen. Jetzt sind alle fort. Miss Silt, die ihren üblichen Nachmittagsspaziergang macht. Ralph, der früher von der Bank heimgekommen ist, weil Freitag ist. Und der mich gefüttert hat. So, mein kleines Mädchen. Und noch einen Löffel Fleischbrühe. So. Und noch einen. So ist es brav. Das wird dir gut tun. Sie machen es großartig, Mr. Manson. Als seien Sie die gelernte Krankenpflegerin und nicht ich. Ach, Miss Sills, Nora ist ja alles, was ich noch habe, mein ganzer Lebensinhalt. Nicht wahr, mein kleines Mädchen? Sie dürfen sich nicht so quälen, Mr. Manson. Schon Ihrer Frau zuliebe. Sie ist sehr sensibel, ich bin sicher, sie fühlt alles. Ich höre auch alles. Aber darüber sind Sie sich offenbar nicht im Klaren. Und das ist gut so. Ich will ja, dass Sie sich ganz ungestört unterhalten. Je mehr ich auf diese Weise mithöre, desto besser. Ich will wissen, wohin Sie gehen, wenn Sie das Zimmer verlassen, wo Sie sich aufhalten, zu jeder Tagesstunde. Und nachts. Nachts vor allem. Ralph schläft jetzt neben einem rosa Gästezimmer. Dr. Babcock hat ihm das geraten, damit er immer in Rufweite ist. Für den Fall meines plötzlichen Todes, vermutlich. Ich möchte wissen, ob ich noch lächeln kann. Ich weiß es nicht, Sie geben mir nie einen Spiegel, aber falls ich lächeln könnte, dann entspräche das genau dem, was ich jetzt fühle. Ich muss vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Da sitzt sie ja mit weit offenen Augen. Mein Kätzchen, meine liebe arme Mrs. Nora. Na, ein schönes Nickerchen gemacht. Und wie gut wir heute Nachmittag aussehen. Sogar ein bisschen Farbe im Gesicht. Die gute Emma. Wachablösung für den Nachmittag. Warten Sie, Mrs. Nora. Ich ziehe Ihnen die Wolldecke zurecht. Oh, wir haben ja ganz kalte Hände. Da stecken wir die Finger wohl lieber unter die Decke. In ein weiches, warmes Wollnest. Hm? Ja, gut so. Gleich wird sie in ihren Sessel sinken, ihre Häkelarbeit herausholen und reden. Über den Metzger, den Gemüsemann, die Obstpreise, den Briefträger, Miss Sills. Schauen Sie, Mrs. Nora, können Sie sehen? Da läuft Miss Sills durch den Park in ihrem hübschen roten Mantel. Ach, so ein nettes, junges Ding. Wirklich, Mrs. Nora, Sie sollten dankbar sein, dass Sie so ein angenehmes, fröhliches Geschöpf wie Miss Sills um sich haben. Eine Tochter könnte nicht mehr für Sie tun. Das ist doch etwas ganz anderes als diese ewig herumschnüffelnde Miss Bird. Glück, dass wir die los sind. Und dass der nette George Perry gleich Miss Sills als Ersatzpflegerin angebracht hat. Ich glaube, die beiden sind ineinander verliebt. Was meinen Sie, Mrs. Nora? Hm? So viel liebe Menschen um Sie herum. Einen besorgteren, aufmerksameren Ehemann als Mr. Ralph kann man sich gar nicht vorstellen. Keinen Moment lässt er seine Augen von Ihnen. Na, und erst recht Mr. Bruce. Dabei ist er nur Ihr Schwager. Naja, also der Bruder von Ihrem verstorbenen Mann. Seit Sie aus der Klinik herausgekommen sind, lässt er seine schöne Wohnung in New York leer stehen und wohnt hier im Haus. Wo wir doch alle wissen, dass Mr. Bruce das Landleben nicht ausstehen kann. Ja, früher, da konnte man ja fast jeden Tag etwas über ihn in den Klatschspalten lesen. Aber immer nur nette Sachen. Bruce Corry, eine der begehrtesten Junggesellen New Yorks. Rede nur immer, rede. Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk du mir gemacht hast, als du mir die Wolldecke über die Hände legtest. Die Decke mit den dicken Fransen, beinahe so dick wie ein Bleistift. Da, fast geschafft. Franse über meinem linken Handgelenk. Ich muss sie zu fassen kriegen, festhalten. Die Finger beugen und strecken, die weiche, dicke Franse rollen, unentwegt, immer wieder, bis meine Finger kräftig genug sind, einen Bleistift zu halten. Es spielt keine Rolle, ob ich jemals wieder gehen kann oder sprechen. Nur die Kraft, einen Bleistift zu halten, muss ich haben. Bald. Bevor es zu spät ist. Bevor es endgültig zu spät ist. Hallo, Miss Hills. Hallo, Mr. Corey. Wie hübsch, von einer so reizenden Dame abgeholt zu werden. Oder gilt dieser Gunstbeweis dem jungen Mann neben mir? Hallo, Millie. Hallo, George. Ich habe Mr. Corey im Abteil getroffen. Schön, dass du uns abholst, Liebling. Ich habe nur meinen üblichen Spaziergang gemacht. Und plötzlich war ich am Bahnhof. Und genau richtig zum 4.15 Uhr Zug. Kommt. Wie geht's Nora, Miss Hills? Hat sich irgendetwas verändert? Nein. Aber bei solchen Fällen muss man schon zufrieden sein, wenn alles bleibt, wie es ist. Sie hat gut gegessen und manchmal habe ich den Eindruck, sie fängt an, mehr Notiz von ihrer Umgebung zu nehmen als bisher. Wirklich? Woraus schließen Sie das? Ihre Augen. Ich habe das auch schon zu Mr. Manson gesagt. Ihre Augen sind viel aufmerksamer geworden. Als ob sie sich bemühte, jeder unserer Bewegungen zu folgen. Ihre wunderschönen Augen. Das Einzige, was an ihr noch lebt. Oh, Miss Hills. Sie haben sie nicht gekannt, als sie noch gesund war. Ein strahlender, lebensfroher Mensch. Und eine schöne Frau. Ich habe Robbie immer um seine Mutter beneidet. Ich glaube, ich war als Junge mehr bei unseren Nachbarn als zu Hause. Wie war Robbie eigentlich? Er ist von uns allen wie ein kleiner Junge verwöhnt worden. Man sieht, was dabei herausgekommen ist. Eigentlich ist er schuld an Noras Zustand. Robbie hat einfach in einer anderen Welt gelebt. Er war anders. Schon als kleiner Junge hat er davon geträumt, Schriftsteller zu werden, nach Europa zu fahren. Ich habe immer gerne in der Bank gearbeitet. Aber für ihn war die Banklehre schrecklich. Ich glaube, er hat sie sowieso nur seiner Mutter zuliebe durchgehalten. Und wem war er ähnlich? Ich habe Robbys Vater nicht mehr gekannt, aber wenn ich sie anschaue, Mr. Corey, seinen Zwillingsbruder, nein. Ein typischer Corey war Robbie wohl nicht. Er war eher weich und empfindlich. Als mein Bruder damals verunglückte, habe ich sehr gehofft, dass Nora wieder heiraten würde. Schon Robbys wegen. Und ich freute mich, als sie sich für Ralph Manson entschied. Nein, Robbie hatte wirklich nicht viel von meinem Bruder. Robbie war immer er selbst. Aber warum? Ich meine, Robbie war doch ein junger Mann mit so viel Geld, wie man nur haben kann. Und allem, was er sich wünschte. Glauben Sie, man wird je herausfinden, was er... Naja, warum er das gemacht hat? Ich will nicht mehr daran denken. Und auch nicht darüber sprechen. Das Ganze ist auch heute noch wie ein Albtraum. Entschuldigen Sie. Sitzt sie wieder an Ihrem Fensterplatz? Ja. Mr. Manson hat mit mir den Rollstuhl ans Fenster geschoben, bevor ich wegging. Sie schaut gerne in den Park hinaus. Wenigstens kommt es mir so vor. Nur, es ist irgendwie sonderbar. Ja? Was ist sonderbar? Ich meine nur, sie verhält sich bei jeder Berührung so eigentümlich. Ich habe einfach den Eindruck, dass sie eine heftige Abneigung gegen jede Berührung spürt. Fast Angst. Unsinn, Miss Sills. Da geht Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Wovor sollte Nora denn in ihrem eigenen Haus Angst haben? Umgeben von Menschen, die sie lieben. Mrs. Manson, wir wollen eine kleine Cocktailparty bei Ihnen veranstalten. Ist Ihnen das recht? Nora, mein Liebes, du siehst wundervoll aus heute Abend. Ja, mein Herz, wenn du so weitermachst, hat Dr. Babcock bald eine Patientin weniger. Was meinen Sie, Doktor? Ganz Ihrer Meinung, Mr. Manson. Ihre Frau macht große Fortschritte. Und deshalb bekommt sie heute ausnahmsweise ein Glas Milch mit einem kräftigen Schluck Rum drin. Oh, wir haben Sie so eine Medizin noch nie verschrieben, Mr. Babcock. Das ist bei Ihnen auch nicht nötig, Emma. Ihr Liebling, es wird dir schmecken. Trink einen großen, schönen Schluck. Deinem Mann zuliebe. Was ist? Willst du nicht? Bruce hat es extra für dich gemixt. Schau her. Ich nehme dir den ersten Schluck. Auf dein Wohl, Schatz. Hör mal, Ralf. Du tust ja gerade so, als wollten wir Nora vergiften. Na komm, nun trink. So. Siehst du, wie gut das schmeckt. Ein braves kleines Mädchen. Ich finde, wir sollten Mrs. Nora jetzt ein bisschen in Ruhe lassen, ja? Sie weiß ja, dass sie alle da sind und das tut ihr wohl. Von ihren Lieben umgeben, das ist es, was sie braucht. Ja. Wer ist hier eigentlich die Pflegerin, Emma? Komm, gehen wir nach unten. Ja, gut. Rum und Milch. Nichts weiter. Nein. Vergiften würden sie mich nicht. Gift wäre dumm. Sie warten noch. Warten auf das Zeichen einer plötzlichen Besserung. Es dauert nicht mehr lange und sie kann sagen, was sie weiß, werden sie denken. Das erste leise Zucken. Die erste winzige Bewegung eines Fingers. Eines Muskels an meinem Körper. Das wäre mein Ende. Haben Sie das von der armen Mrs. Manson gehört? Schrecklich, gerade als eine leichte Besserung eingetreten war. Sie muss sich im Schlaf umgedreht haben und erstickt sein. Ich muss die Zeit nutzen. Mich konzentrieren. Kraft sammeln. Ihnen zuvorkommen. Sie sind fröhlich. Ralph hat die Gläser noch einmal vollgeschenkt. Die Gläser, die ich vor 8 Wochen bei Tiffany gekauft habe. Vor 8 Wochen. 8 Wochen erst seit jenem Mittagessen mit Robbie im Plaza. An diesem Tag, den ich nie vergessen werde. Hallo, Robbie. Da bist du ja endlich. Hallo, Mama. Ich warte schon eine Viertelstunde auf dich. Nimmst du einen Aperitif? Nein? Weißt du, ich sehe wirklich nicht ein, wieso du als Junior nicht schon früher Mittagspause machen kannst. Schließlich ist die Bank ein Familienunternehmen. Da könnten sie beim zukünftigen Chef doch wirklich mal eine Ausnahme machen. Zumal, wenn er mit seiner Mutter verabredet ist. Robbie, was ist mit dir? Du siehst elend aus. Was hast du denn getrieben? Für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, Mama. Vielleicht habe ich auch vergessen, mich zu rasieren. Hast du nicht. Robbie, wenn ich nicht wüsste, dass du gestern Abend noch um 10 an der Schreibmaschine gesessen hast, würde ich behaupten, du hast dir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Sag mir, was los ist. Quält dich etwas? Ich bin einfach ein bisschen müde, Mama. Sei mir nicht böse, ich habe jetzt auch keinen Hunger. Ich möchte schnell wieder zurück ins Büro. Ich muss noch was erledigen. Dafür komme ich früher heim. Dann haben wir Zeit. George? Ja? So spät, warst du wieder drüben? Ist noch was zu essen im Haus? Ja, ein Eisschrank. Wie geht's hier? Falls du Mrs. Manson meinen solltest, Mutter. Ja, ich war dort und es geht ihr unverändert. Ich finde es einfach unglaublich, dass man mich nicht zu ihr lässt. Schließlich habe ich Nora Manson schon gekannt, als sie noch Nora Corey hieß. Damals war Robbie noch ein Knirps und du auch. Mutter, jetzt gebrauch mal deinen Kopf. Du bist eine Frau und du bist gesund. Dich hat kein Unglück getroffen. Wenn Nora Manson dich sieht, würde sie bestimmt aufregen. Was für eine Krankheit hat sie eigentlich? Ich vermute ja, sie hat einfach den Verstand verloren. Nein, Mutter, sie hat nicht den Verstand verloren. Wenn auch niemand weiß, was sie im Augenblick wahrnehmen kann. Die Spezialisten sagen Schock und damit verbundene Lähmung. Es gibt Fälle, die geheilt worden sind. Deine Spezialisten. Das ist wohl vor allem diese Krankenpflegerin, diese Miss Trill, oder wie sie heißt. Sie heißt Millie Sills, Mutter. George, bitte, du kannst dir vielleicht nicht vorstellen, wie mir zumute ist. Dieses Mädchen ist einfach nicht das Richtige für dich. Dein Vater und ich, wir haben dir die beste Erziehung und Ausbildung zukommen lassen. Du solltest an dein Weiterkommen in der Bank denken. Mutter, bitte. Wo du alle Chancen hättest, George. Schau dir Ralph Manson an. Was war der bis vor 15 Jahren? Ein Habenichts, ein kleiner Bankangestellter. Und dann hat ihn die verwitwete Nora Corey geheiratet. Und heute ist er ein reicher, angesehener Mann. Ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen Verstand, was die Zukunft angeht. Das wünsche ich mir von meinem Sohn. Und ich wünsche mir, dass du Millie Sills nächste Woche mal zum Tee einlädst, Mutter. Gute Nacht. Wo bin ich? In meinem Bett. Ich habe also geschlafen. Emma sitzt neben mir, in ihrem Stuhl, schläft. Miss Sills hat heute ihren freien Abend. Wo sie ihn wohl verbringt? Mit wem? Ob sie wirklich in George Perry verliebt ist? Kann ich ihr trauen? Und was ist mit George, der unbedingt Karriere in der Bank machen will? Wem kann ich trauen? Es regnet. wie ein klares, regelmäßiges Geräusch auf dem Dach. Wie Finger auf den Tasten einer Schreibmaschine. Oben. In der abgelegenen Dachkammer. Bei geschlossener Tür. Nein, ich darf nicht verzweifeln. Ich muss meinen Verstand zusammenhalten. Muss mich erinnern, muss an das denken, was war. An jenem Nachmittag. Als ich nach der Mittagspause in die Bank ging, um mit Ralph und Bruce über Robbie zu sprechen. Ist mein Mann in seinem Büro? Nein, Mr. Manson ist vor ungefähr einer Stunde weggegangen. Kann ich etwas für Sie tun, Mrs. Manson? Nein, danke. Wissen Sie, wohin er ist? Er hat mir nichts gesagt, Mrs. Manson, aber ich nehme an, nach Hause. Er hat einen Stapel Papiere in seine Aktentasche gepackt, und wenn er das tut... Ja, ich weiß, Miss Harper. Und mein Sohn? Meinen Sie, die Bank macht Konkurs, wenn ich ihn schon früher mit nach Hause nehme? Ja, Mr. Robbie ist nach dem Mittagessen nicht zurückgekommen. Ich glaube, ich hörte, wie Mr. Manson und Mr. Corey sich darüber unterhielten. Mein Mann wusste doch, dass Robbie mit mir zum Essen verabredet war. Oh, ich... Niemand hat... Also, ich möchte eigentlich lieber nichts sagen, Mrs. Manson. Ja, schon gut, Miss Harper. Ich werde noch Mr. Corey guten Tag sagen. Vielleicht fährt er mit mir nach Hause. Oh, Mrs. Manson, es tut mir schrecklich leid, aber auch Mr. Corey ist nicht da. Da haben sich die drei vielleicht verabredet, mich zu Hause zu überraschen. So wird es sein. Auf Wiedersehen, Miss Harper. Auf Wiedersehen, Mrs. Manson. Bist du es, Ralph? Ich bin im Bad. Ich bin gleich fertig. Nein. Ich bin es, meine Liebe. Bruce. Ich warte hier. Du bist Gedankenleser, Bruce. Ich habe vorhin versucht, dich zu erreichen. Du musst zum Dinner bleiben. Deshalb bin ich hier. Lass dir ruhig Zeit, Nora. Was ist mit dir, Bruce? Bist du erkältet? Nein, ich weiß nicht. Ja, vielleicht doch. Ich werde dich kurieren. Ich habe genau das Richtige für dich. Ist Ralph mit dir nach Hause gekommen? Nein, ich bin allein. Bruce, ich war in der Bank nach dem Lunch mit Robbie. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er sieht schrecklich schlecht aus. Ich glaube, Ralph ist zu streng mit dem Jungen. Jeder ist nun mal nicht so besessen von diesen Geschäftsdingen wie er. Weißt du, ob Robbie schon hier ist? Wie? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin gleich fertig, Bruce. Wenn du was trinken möchtest, klingle Emma. Ja. Wir werden ein richtiges Fest aus deinem Besuch machen. Du warst so lange nicht mehr da. Da bin ich, Bruce. Gefällt dir das Kleid? Ich habe es heute Nachmittag gekauft. Nora, Liebste, du siehst zauberhaft aus. Während du wirklich krank zu sein scheinst, Bruce. Weißt du, irgendwann solltest du doch eines von deinen niedlichen kleinen Mädchen heiraten, damit jemand da ist, der auf dich aufpasst. Bruce, was ist denn? Ralph, da bist du ja endlich. Was machst du denn für ein Gesicht? Ist was passiert? Also, sag es mir. Was ist los? Robbie ist weggelaufen, nicht wahr? Tot kann er doch wohl nicht sein. Bruce, vielleicht sagst du es ihr. Nora, du hast doch Robbie seit dem Lunch nicht mehr gesehen. Nein. Hat er mit dir über uns, über die Bank gesprochen? Nein. Nein. So redet doch. Also gut, Nora. In den letzten 2 Jahren sind fast $800,000 aus der Bank verschwunden. Die Unterschlagungen sind so raffiniert vertuscht worden, dass bis gestern niemand etwas gemerkt hat. Leider besteht kein Zweifel, dass Robbie die Unterschlagung begangen hat. Es ist schrecklich, Nora. Ganz schrecklich. Wir haben heute Morgen den Aufsichtsrat zusammengerufen. Auch Sie sind von Robbies Schuld überzeugt. Ich glaube die Geschichte nicht. Nora, Liebste, es fällt uns allen schwer, es zu glauben. Aber es kann niemand anders gewesen sein. Offenbar hat es in dem Monat begonnen, als Robbie in der Bank anfing. Er hat es nicht getan. Glaub uns, Nora. Wir werden ihm jede Chance geben, alles zu erklären. Wir werden beide mit ihm reden und er wird es uns sagen. Robbie ist kein Lügner. Liebling, ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht. Er hat es nicht getan. Er hätte gar nicht gewusst, wie man sowas anstellt. Sucht ihn doch. Warum geht ihr nicht und sucht ihn? Warum habt ihr noch nichts unternommen? Ich wollte fragen, ist eine Steinpilzsuppe recht? Dann ein kleiner frischer Lachs und... Ja, was ist denn hier los, Mrs. Nora? Emma, haben Sie Robbie gesehen? Heimkommen sehen habe ich ihn nicht. Ich war ja beim Einkaufen. Aber ich glaube, vor einer Weile habe ich die Schreibmaschine gehört, oben in der Dachkammer. Ich sehe gleich mal nach. Danke, Emma, das ist alles für den Moment. Nein, das ist nicht alles. Und ich rühre mich hier nicht vom Fleck. Es ist mein gutes Recht zu wissen, was vorgeht. Ja, Emma, kommen Sie mit uns. Nora, findest du es richtig, dass wir alle... Ja, das finde ich. Abgeschlossen. Er hat den Schlüssel zur Dachkammer abgezogen. Robbie! Robbie! Brech die Tür auf. Holt Hilfe. Schnell. Das Geld. Ich bezahle alles. Alles. Rückerstattung, Entschädigung, Wiedergutmachung. Er hat es nicht getan, aber ich bezahle alles. Hör auf, Nora. Robbie! Robbie! Robbie! Nein. Nein. Nicht noch einmal dieses Bild. Aber ich... Ich weine ja. Ich wusste gar nicht, dass ich noch weinen kann. Keiner darf es merken. Ich muss an etwas anderes denken. Mich auf etwas konzentrieren. Emma. Da in ihrem Stuhl. Bett. Lampe. Thermosflasche. Das Fläschchen mit den Schlaftabletten. Nimm nie diese Medizin, wenn du die Zahl der Kapseln nicht kontrollieren kannst. Vergiss das nie. Wenn ich sprechen könnte, was würde ich als erstes sagen? Nein. Nein, ich muss mich auf die Wirklichkeit konzentrieren. Wenn ich mich gehen lasse, verliere ich den Verstand. Der Wandschirm vor der Balkontür. Schwarze Vögel und grüne Binsen. Es gibt auch einen kleinen Vogel, der auf einem Nest sitzt. Such den kleinen Vogel. Such ihn. Was ist das? Eine Hand. Da. Eine Hand zwischen Fußboden und Wandschirm. Eine hellgelbe Hand. Mit dicken, gespreizten Fingern. Eine zweite Hand. Kriecht neben die erste. Eine dritte. Eine vierte. Oh Gott. Eine dunkle, formlose Masse kommt hinter dem Wandschirm hervor. Mit vier aufgequollenen gelben Händen. Kriecht zu meinem Bett. Zum Nachttisch. Greift nach den Tabletten. Nach der Thermosflasche. Gießt was in die Milch. Emma. Wach auf. Hör mich doch. Ich schreie. Ich schreie doch. Warum kann ich nicht schreien? Sam, musst du wirklich schon gehen? Mili, ist doch erst 11. Ja, du, ich muss. Seitdem du deinen George hast, sehen wir uns so gut wie nie mehr. Und wenn es bei dir mal geht, dann habe ich garantiert Nachtdienst in der Klinik. Ich muss den letzten Bus noch kriegen. Und außerdem, ich mache mir Sorgen wegen Mrs. Manson. Sie war heute Abend überhaupt nicht gut drauf. Psychisch meine ich. Deine neue Stelle nimmt dich ja ungeheuer in Anspruch. Ja, hoffentlich dankt man es dir besser als deine Vorgängerin, der alten Miss Bird. Die ist ja von Mr. Manson ganz plötzlich entlassen worden. Allerdings mit einem großzügigen Scheck zum Abschied. Ach, weißt du, Miss Bird muss unheimlich nervös gewesen sein. Die hat das ganze Haus durcheinander gebracht. Nein, dass sie mich entlassen, glaube ich nicht. Die sind alle ziemlich nett zu mir. Ach, übrigens, stell dir vor, Bruce Corey, du weißt schon, der frühere Schwager von Mrs. Manson, hat George einen besseren Posten in der Bank angeboten. Ja, er hat dann mehr Verantwortung und verdient auch mehr. Aber behalt's noch für dich, Susan. Ah, toll. Da könnt ihr bald heiraten. Ja, im Frühjahr wahrscheinlich. Ich hab's Mutter geschrieben. Sie will mir die Hälfte von ihrem Silber geben. Und ein Wohnzimmerbuffet, ein schauerliches Ding. Bis bald. Ja. Hallo, was soll denn das heißen, Mrs. Manson? Emma schläft und Sie sind hellwach. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sind ja ganz verstört. Bestimmt haben sie schlecht geträumt und sich aufgeregt. Aber jetzt ist alles wieder gut, jetzt bin ich wieder da. Ich wecke jetzt Emma auf und schicke sie ins Bett. Und dann schlafen wir beide schön bis morgen früh durch. Emma, aufwachen, Emma. Was? Anna, sowas. Ich muss eingedöst sein. Emma, was ist dir passiert, während ich weg war? Was soll denn passiert sein? Nichts. Es war alles vollkommen friedlich. Wir haben geschlafen wie die Babys. Emma, wer war heute Abend in diesem Zimmer? Niemand. Was denken Sie von mir? Ich würde doch niemanden hereinlassen. Nur Mr. Ralph und Mr. Bruce waren da nach dem Dinner einen Moment zum Gute Nacht sagen. Das ist alles. Na, und ihr George. Und Dr. Babcock natürlich. Ja, aber Mrs. Manson wirkt doch ganz verängstigt und ich möchte wissen, warum. Ja, aber ich hab doch... Gehen Sie jetzt ins Bett, Emma. Ich bleibe bei ihr. Aber Sie versprechen, mich zu holen, falls... Ja, ja, bestimmt. Gute Nacht, Emma, gute Nacht. So, Mrs. Manson. Zeit für den Schlaftrunk. Ihre Pillen... Und ein Glas Milch aus der Thermosflasche, wie immer. Ich nehme auch einen Schluck. Es war schrecklich ungemütlich draußen. So, ihr Glas. Mund schön auf. Also sowas. Sie wollen nicht? Sie pressen ja die Lippen zusammen, dass ihnen fast die Halsmuskeln platzen. Was für kräftige Halsmuskeln Sie haben. Sie sollten sich sehen, Mrs. Manson. Ich glaube tatsächlich, Sie sind über den Berg. Hören Sie? Es geht Ihnen besser. Können Sie nicht auch ein bisschen lächeln, Mrs. Manson? Bitte, lächeln Sie. Warum sehen Sie nur so schrecklich gequält aus? So traurig. Gibt es etwas in diesem Zimmer, das Ihnen Angst macht? Etwas, wovon ich nichts weiß. Der Nachttisch? Ja. Aber da steht ja nur die Thermosflasche mit der Milch und ihre Tabletten. Sie werden doch vor den Pillen keine Angst haben. Es sind dieselben wie immer. Wollen Sie mir etwas sagen? Soll ich Dr. Babcock rufen? Nein? Ihren Mann? Oder Mr. Corey? Nein? Alles nein? Na gut. Wenn Sie nicht wollen, dann trinke ich jetzt eben die Milch alleine. Schmeckt. So. Dann werden wir jetzt beide schlafen. Die Lampe an Ihrem Bett lasse ich brennen und ich lege mich nicht ins Bett, sondern in diesen Sessel hier, damit ich Sie sehen kann und Sie mich... Oh. Gute Nacht, Mrs. Manson. Und keine Angst. Emma! Machen Sie sofort die Tür auf! Emma! Haben Sie so geschrien? Du bist. Beruhigen Sie sich. Ein Gespenst. Zwei Meter lang vor meinem Fenster. Das hätte mich erwürgen können. Kein Körper, nur die langen Arme mit gelben Handschuhen. Arme, die. Was ist denn los, Emma? Da ist jemand im Haus. Aber die Haustür ist doch verschlossen. Ich weiß nicht. Vielleicht schon Dr. Babcock. Ist da jemand? Ich bin's, George. Wir müssen sofort das Grundstück absuchen. George Perry. Wo kommen Sie denn her? Wie sehen Sie überhaupt aus? Entschuldigen Sie meinen Aufzug. Ich konnte mir nur schnell einen Mantel überziehen, aber Wir müssen sofort das Grundstück absuchen. Das ist wichtig. Was reden Sie da? Wieso das Grundstück absuchen? Falls Sie die Sache unter den Teppich kehren wollen, sind Sie bei mir an den Falschen geraten, Mr. Corey. Ich habe genug gesehen. Ich gehe schon. Nora ist bewusstlos. Kommen Sie mit Emma. Kommen Sie. Also, was haben Sie gesehen, George? Kein Wunder, dass Mrs. Manson in Ohnmacht gefallen ist. Dieses Riesenvieh, das aus ihrem Zimmer über den Balkon schlich. Erschossen gehört sein herumstreunender Hund. Und haben Sie auch eine Theorie, wie dieser Hund auf den Balkon gekommen sein könnte? Geflogen, nehme ich an. Seien Sie ruhig ironisch, Mr. Corey, aber Tatsache ist, ich habe das Tier gesehen. Ich konnte nicht schlafen und schaute zufällig aus dem Fenster. Da sah ich, wie sich etwas über das Balkongeländer von Mrs. Mansons Schlafzimmer schwang und im Efeu hing. Gleichzeitig hörte ich Schreie. Aber da war ich schon so, wie ich bin, auf dem Weg hier rüber. Mr. Corey, wo ist Millie? Es geht ihr gut. Wir hatten nur die größte Mühe, sie wach zu kriegen. Nicht einmal Emmas Schrei hat sie gehört. George, bitte tun Sie mir einen Gefallen und reden Sie mit niemandem über diese Geschichte. Sie bringen uns damit nur in die Zeitung und uns reicht es noch vom letzten Mal. Versprochen? Ich finde, man sollte die Sache ernst nehmen, Mr. Corey. Vielleicht sogar zur Polizei gehen. Aber gut, wenn Sie darauf bestehen. Ja, George, ich bestehe darauf. Dieses Licht ist die Sonne. Die Morgensonne. Das dort ist Emma. Emma, die alles abgewaschen hat. Thermosflasche, Tasse, Glas. Alles sauber, trocken, glänzend. Alles fortgespült, keine Spuren mehr, nichts. Emma hat die feuchten Flecken aus dem Teppich gerieben. Die Abdrücke verwischt. Die Abdrücke von vier Händen. Sie hat die Blätter vom Boden aufgefegt und etwas über den Wind gemurmelt. Im Lampenfuß ist ein Sprung. Ob sie es merken wird? Die Lampe wurde heruntergerissen. Von vier dicken, gelben Händen, die es eilig hatten. Und danach war nicht mehr genügend Licht. Nicht genügend Licht, um mich zu töten. Dabei war alles so gut vorbereitet. Das Schlafmittel in der Milch. Miss Sills ausgeschaltet. Der Aufprall der Lampe hat mich gerettet. Ein Aufschub, der letzte vielleicht. Ob Emma die Hände erkannt hat? Ob sie sich erinnert? Es ist so lange her, dass Robbie sie gebastelt hat. Heimlich, als Scherz. Wer redet immer davon, in diesem Haus müsste man zwei Paar Hände haben? Und er lachte. Jetzt werden die Hände benutzt, um mich zu töten. Mein armer Schatz, geht es dir jetzt wieder besser? Was für eine hässliche Nacht für dich. Ich glaube, einen kleinen Vormittagstrunk haben wir uns alle redlich verdient. Was, Doktor? Mein Gott, ja. Viel geschlafen hat sicher keiner von uns. Aber erst will ich von jedem die Schuhsohlen sehen. Ich lasse mir nicht noch mal meinen sauberen Parkettboden mit allem möglichen Zeug verdrecken. Wieso? Was denn für Zeug, Emma? Laub und Kies. Jeder ist heute Nacht hier raus und rein getrampelt, wie es ihm gerade einfiel. Und ich muss dann alles wieder sauber machen. Das erinnert mich an was. Die Lampe. Die Lampe hier am Bett, die die ganze Nacht über brennt. Letzte Nacht ging sie aus. Als ich aus dem Fenster schaute, wurde es plötzlich dunkel im Zimmer. So ungefähr 1 bis 2 Minuten lang. Bis zu Emmas Schrei. George, du bist verrückt. Die Lampe war an, als ich einschlief, und sie war an, als Mr. Corey mich aufweckte. Ist es nicht so, Mr. Corey? Nein, nein, Miss Sills. George hat recht. Die Lampe lag auf dem Boden, als ich hereinkam. Ich bin sogar darüber gestolpert. Aber ich habe sie dann wieder angemacht. Also ich habe sie nicht fallen hören. Ich habe überhaupt nichts gehört. Alles, was ich weiß, ist, dass Mr. Corey mir fast die Seele aus dem Leib schüttelte, um mich wach zu kriegen. Und dass Mr. Manson vollkommen kopflos herumrannte. Also, liebe Miss Sills, das ist eine Verleumdung. Ich rannte durchaus mit Kopf herum. Und zwar in eine ganz bestimmte Richtung, wenn auch in die falsche. Nämlich die Hintertreppe runter. Ich hatte Emmas Trompetensignal sofort erkannt. Ein Glück, dass die Geschichte auch ihre erheiternden Seiten hat. Ich frage mich nur, wie kann eine so schwere Lampe einfach umfallen? Der Wind? Es hat ja sogar Blätter und Zweige hereingeweht. Der Wind, das himmlische Kind. George, was murmelst du denn da? Also, so ein alter Kindervers. Mir fällt bloß nicht ein, wie der weitergeht. George, lass dich nicht ablenken, nicht einschüchtern. Vergiss die Sache mit dem Wind nicht. Du weißt, dass es nicht so windig war gestern Nacht. Du musst es wissen. Nicht weinen. Ich darf nicht weinen. Meine Frist ist verlängert worden, vielleicht nur um einen Tag. Ich muss sie nützen. Wie viel Zeit bleibt mir noch? 10 Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ich muss nachdenken. Mich erinnern an die entsetzlichsten Augenblicke meines Lebens. Noch einmal hinaufsteigen. Die Treppe zum Dachboden. Gib mir deine Hand, Ralph. Bruce, du auch. Ja. Bleib bei mir, ganz nah. Emma, sie auch. Liebling, ich habe Angst um dich. Ich wünschte, du würdest... Sie kann jetzt nicht mehr zurück. Sicher regen wir uns ganz unnütz auf. Robbie schreibt und hat die Tür abgeschlossen, weil er nicht gestört werden will. Robbie? Robbie? Vielleicht ist er eingeschlafen. Ihr gebt ihm zu viel zu tun in der Bank. Robbie, egal was Sie treiben, Sie hören sofort auf und kommen da raus. Robbie. Robbie. Sie schläft, Emma. Wenn Sie mögen, gehen Sie ruhig jetzt schon zu Ihrer Schwester. Sie werden hier bestimmt nicht mehr gebraucht. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Mir ist heute ganz trübselig zumute. Ich muss dauernd an Robbie denken. Den ganzen Tag schon. Ist denn heute ein besonderes Datum? Nein, nur eben Samstag. Am Wochenende war er immer zu Hause. Man hat es gemerkt. Ständig ging es treppauf und treppab. Man wollte dies, mal das. Heute Nacht habe ich sogar gemeint, ich höre ihn in seiner Kammer rumkramen. Dabei ist die Tür zum Dachboden immer abgeschlossen, seit damals. Sie waren dabei, als man ihn gefunden hat? Ja. Und ich werde das Bild mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Wie er da am Dachbalken hing. Er hatte einen Zettel hinterlassen. Er steckte noch in der Schreibmaschine. Ich habe nie etwas getaugt, aber du wolltest es nicht glauben. Sonst nichts. Kein tröstliches Wort für seine Mutter. Man musste das Seil abschneiden. Und dann habe ich auch noch sie finden müssen, 2 Wochen später. Wie tot lag sie vor meinen Füßen. Und sie wäre tot, wenn nicht zufällig in diesem Moment Dr. Babcock vorbeigekommen wäre. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Es ist wie eine Strafe des Himmels. Psst, George, Mrs. Manson schläft. Dann komm einen Moment mit raus auf den Balkon, ich möchte dir was sagen. Können Sie denn noch ein paar Minuten da bleiben, Emma? Gehen Sie, gehen Sie. Verliebte junge Leute müssen ihre Geheimnisse haben. Hör zu, Mili, ich mache mir ernste Sorgen. Da ist irgendwas im Gange. Gestern war so gut wie kein Wind. Die Lampe konnte nicht umgeweht werden. Ganz unmöglich. Sie wurde umgestoßen. Aber von wem? Emma war es nicht und ich ganz bestimmt auch nicht. Ich habe mich heute Morgen in aller Frühe unten im Garten umgeschaut. Da ist überall Efeu abgerissen. Und außerdem hat dieses rätselhafte Monstrum, das in Mrs. Mansons Zimmer eingedrungen ist, entweder vor seiner Kletterei oder nachher in dem Blumenbeet unter Emmas Fenster gestanden. Hast du denn Spuren gefunden, George? Ja, aber falsche, irreführende. Die passen weder zu einem Tier noch zu einem Menschen. Die haben zwar die richtige Anordnung für ein Tier, also 4 schöne klare Abdrücke vorn und hinten, aber es waren keine Füße und es waren keine Pfoten. Es waren 4 Hände. Hände? Ja! Natürlich ist nichts mehr davon zu sehen. Mr. Manson und Mr. Corey haben heute Morgen zusammen mit Dr. Babcock einen Rundgang über das Gelände gemacht. Dabei ist alles zertreten worden. Ich habe Angst, George. Das brauchst du nicht, Millie. Auch wenn Mr. Corey es nicht will, ich gehe heute Abend noch zur Polizei. Es ist Nacht. Vielleicht meine letzte Nacht. Emma ist fort und Miss Sills schläft, zusammengerollt wie ein Kätzchen, den Kopf in den Arm. Hat es etwas zu bedeuten, dass Emma fortgegangen ist? Jedes Mal war sie nicht da, wenn etwas passierte. Warum tut mir mein ganzer Körper weh? Vielleicht, weil er um sein Leben kämpft. Oder weil ich daran denke, wie es war, als ich das letzte Mal lebte. Warum bin ich damals hinaufgegangen? Ich war bei einer Versammlung im Club, aber das Mitleid der anderen hat mich vertrieben. Wäre ich damals nicht hinaufgegangen, so müsste ich jetzt nicht sterben. Mein Herz wäre tot und leer, aber ich würde leben. Und vielleicht hätte irgendwann ein anderer herausgefunden, was ich herausfand. Warum bin ich hinaufgegangen? Immer wenn ich an der Tür zum Dachboden vorbeikam, drückte ich auf die Klinke. Ich wusste ja, die Tür war verschlossen. Ich selbst hatte das neue Schloss in Auftrag gegeben. Doch beim letzten Mal, da ging die Tür auf. Ich weine schon wieder. Ich darf nicht weinen, ich muss mich erinnern. Ich muss noch einmal hinaufsteigen. Und ihn finden. Ihn, der mein Leben zerstört hat. Betrüger ist. Hier hast du sie also versteckt. $800,000 unter Robbys alten Spielsachen in seiner alten Holztruhe. Die gelben Handschuhe da, die hat er einmal zu Weihnachten gebastelt für Emma. Emma, die immer gesagt hat, in diesem Haus müsste man 4 Hände haben. Ich wusste, dass es Robby nicht war. Ich wusste es immer. Warum hast du das gemacht? Warum? Nein, sag nichts. Geld. Geld, das hat dir immer mehr bedeutet als alles andere. Das war ja ein leichtes für dich, die Bücher zu manipulieren. Wer sollte darauf kommen, dich zu verdächtigen? Ausgerechnet dich. Wusste Robbias? War's das, was ihn an seinem letzten Tag so gequält hat? Ihn beschuldigte man und er wusste, dass du... Aber dann hat er doch gar keinen Grund, sich... Oh Gott. Du bist Robbys Mörder. Du hast ihn umgebracht. Er musste sterben, weil er alles wusste. Du hast auch den Abschiedsbrief geschrieben auf der Schreibmaschine. Was hast du vor? Bleib weg von mir. Emma kommt gleich zurück. Ich habe sie eben auf dem Markt gesehen. Sie weiß, dass ich zu Hause bin. Ich schreie. Ja! Vor meinen Füßen, auf dem Boden, vor meinen Füßen. Da hörte ich den Aufprall. Ich rannte gleich hinauf. Nora, mein kleines Mädchen, mein Liebling. Herr Babcock, gut, dass Sie da sind. Nora, die Vorsehung hat Sie hergeführt. Drängte mich, so bald als möglich zu kommen. Ich dachte, sie sei krank. Ich habe Schreie gehört, da bin ich sofort rübergekommen. Vor meinen Füßen, auf dem Boden vor meinen Füßen. Müsste sie tot sein, diese steile Treppe. Eigentlich müsste sie tot sein. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Und ich wäre es auch, hätten die anderen nicht im entscheidenden Augenblick gestört. Und ich werde bald tot sein, wenn ich nicht sprechen kann. Den anderen nicht sagen kann, was ich weiß. Wenn ich niemanden habe, der mir hilft. Oh, Sie sind ja wach, Mrs. Manson. Warum sehen Sie mich denn wieder so an? Ich habe das Gefühl, Sie warten Tag und Nacht auf den Tod, Mrs. Manson. Es geht Ihnen besser. Wirklich. Sie kennen mich. Ich würde Sie nie belügen. Sie sind meine Freundin, Mrs. Manson. Und ich möchte, dass Sie aufhören, so verzweifelt zu sein. Ich lasse Sie nicht sterben. Ja? Oh, was ist denn, Emma? Ich habe vor dem Haus Ihre Freundin getroffen, diese Nachtschwester. Sie hat mir einen Brief für Sie mitgegeben. Einen Brief von Susan an mich? Ich habe Sie doch erst gestern Abend gesehen. Danke, Emma. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Sind Mr. Ralph und Mr. Bruce schon zu Hause? Ich habe Sie nicht gehört. Dann werde ich die Haustür noch nicht abschließen. Gute Nacht. Und klingeln Sie ruhig nach mir, falls irgendwas ist. Ja, ja. Nie im Leben ist das ein Brief von Susan. Und da ist was drin. Was Hartes. Ein Schlüssel. Regen Sie sich nicht auf, Mrs. Manson. Soll ich Ihnen den Brief vorlesen? Also ja. Lesen Sie das nur, wenn Sie allein sind. Merkwürdig. Miss Sills. Ich weiß niemand anderen, an den ich mich wenden könnte, deshalb wage ich es, Ihnen zu schreiben. In diesem Haus stimmt etwas nicht. Ich weiß es. Es gibt nichts, womit ich zur Polizei gehen könnte, denn ich habe keinerlei Beweise, nur meine feste Überzeugung. Der beiliegende Schlüssel sperrt die Tür zum Dachboden auf. Er ist nach einem Abdruck angefertigt. Wenn niemand im Haus war, außer der Patientin und mir, ging jemand in der Dachkammer herum. Meistens waren die Schritte nur ganz leise, aber ich habe gute Ohren. Mrs. Manson hat sie auch gehört. Sie weiß, was es damit auf sich hat, aber sie kann es niemand sagen. Ich habe dann immer diesen bestimmten Blick an ihr bemerkt, diese Todesangst. Ich selbst konnte den Schlüssel nicht mehr benutzen, man hat mich vorher weggeschickt. Tun Sie es, bitte. Ich will Sie, Miss Sears, nicht in Gefahr bringen, aber ich will auch nichts versäumen, weswegen ich mir dann für den Rest meines Lebens Vorwürfe machen müsste. Unterschrift, Ihre Freundin. Mrs. Manson, ist das wahr? Strengen Sie sich nicht an. Lassen Sie mich versuchen, aus Ihrem Blick zu lesen. Mrs. Manson, wissen Sie, wer den Schlüssel geschickt hat? War es meine Vorgängerin, Ihre frühere Pflegerin, diese Miss Bird? Also ja, Sie haben gehört. Sie schreibt, ich soll in die Mansarde gehen. Soll ich gehen? Soll ich jetzt gehen, Mrs. Manson? Es ist niemand zu Hause. Ich weiß allerdings nicht, wonach ich dort suchen oder worauf ich achten soll. Ich habe keine Ahnung, was es dort oben zu finden gibt. Ich... Mrs. Manson, Ihr Arm, Ihre Hand, Sie bewegen Sie ja... Sie haben die Puderdose umgeworfen. Was machen Sie? Ihr Finger. Buchstaben. Sie schreiben ja, Mrs. Manson. Sie können Ihre Finger bewegen. T-R-U-H-E. Sie haben Truhe geschrieben. Ich soll also in der Dachkammer nach einer Truhe schauen? Ja? Ich gehe jetzt. Ich kann Ihre Schlafzimmertür nicht abschließen, aber ich verspreche, dass ich mich beeile. Und das Wort wischen wir aus. So, bis gleich, Miss Manson. Lass ihr nicht zustoßen, lieber Gott. Ich flehe dich an, lass ihr nicht für mich zum Opfer werden. Mein Arm. Meine Hand. Ich muss es noch einmal schaffen. Sie warnen. Da bin ich wieder. Ich stelle den Stuhl unter die Klinke. Machen Sie sich keine Gedanken. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. So. Ich setze mich jetzt zu Ihnen. Mrs. Manson, ganz nah. Sie haben noch ein Wort geschrieben. Mörder. Ja, Mrs. Manson, ich glaube, ich verstehe. Robbie hat sich nicht selbst umgebracht. Und sie sind die Treppe nicht heruntergestürzt. Man wollte sie umbringen, weil sie die Wahrheit kennen. Jetzt kenne ich sie auch. Ich habe das Geld gesehen in der Truhe und vier gelbe Handschuhe. Robbys Sachen, nicht wahr? Sie wissen, Mrs. Manson, dass ich von hier oben nicht telefonieren kann. Der Apparat ist abgestellt. Aber ich habe eine Idee. Ich werde die Lampe ausknipsen. Vielleicht sieht George wieder aus dem Fenster und sieht, dass hier im Zimmer kein Licht ist. Dann kommt er herüber. Oder vielleicht hat er auch schon die Polizei alarmiert. Sie haben doch keine Angst in der Dunkelheit, Mrs. Manson. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich werde Ihnen von meiner Hochzeit erzählen. Sie wird im Frühjahr sein. Und Sie werden meine Trauzeugin. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Haben Sie gehört? An der Balkontür. Mrs. Manson, ich nehme Sie jetzt auf meine Arme und trage Sie zur Fensterbank. Dort sind Sie in Sicherheit. George ist bestimmt in einer Minute hier. Nein, Mrs. Manson, nicht weinen jetzt, nicht weinen. Keine Bewegung. Bleiben Sie, wo Sie sind. Zieht ihm die Maske runter und nehmt ihn fest. Im Namen des Gesetzes, Ralph Manson, ich verhafte Sie wegen Unterschlagung, vollendeten Mordes an Ihrem Stiefsohn und Mordversuchs an Ihrer Frau. Bringt ihn weg. Ganz ruhig, Mrs. Manson, ganz ruhig. Gleich ist alles vorbei. Nora, bist du in Sicherheit, Nora? Alles in Ordnung, Mrs. Manson. Nora, mein Liebling, was hast du ausgestanden? Bruce, Mrs. Manson. Sie sprechen wieder. Und George? Sie spricht ja. Bruce, liebster Bruce, ich kann wieder sprechen. Ich kann sprechen. Ich kann. Sie hörten Der stumme Schrei. Kriminalhörspiel von Valerie Stiegele. Nach einem Roman von Hilda Lawrence. Die Personen und ihre Darsteller waren Nora Manson, Cornelia Boje, Ralph Manson, Horst Mendroch, Robbie, Robert Düssler, Bruce Corey, Volkert Kreft, Millie Sills, Angela Schanelek, George Perry, Klaus Schreiber, Emma, Annemarie Schradig, Dr. Babcock, Peter Heinrich, Mrs. Perry, Karin Rasenack, Susan, Traudel Sperber, Miss Harper, Katharina Matz, Polizeikommissar, Jörg Gilner. Toningenieur Günther Beckmann, Schnitt Birgit Gall, Regieassistenz Bärbel Kasperek, Regie Hans Rosenhauer.